Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Jetzt habe ich hier den Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der NRW-Piraten im Landtag in Düsseldorf, auch hier in Essen bei der EUWICON. Erzähl mal, wie war's heute? Schönen guten Abend erstmal. War sehr, sehr interessant. Es sind ich bin etwas später gekommen, weil heute Morgen noch das gemeinsame Frühstück des Landesvorstandes mit dem Fraktionsvorstand gewesen ist. Wir haben diverse Dinge über die Kooperation zwischen Partei und Fraktion besprochen. Dann bin ich etwas später hier aufgeschlagen in Essen. Zuerst ging es um europapolitische Fragen und den Aspekt der Transnationalität. Das war eine sehr interessante Diskussion. Und jetzt im Nachmittagsblock haben wir uns über verschiedene wirtschaftspolitische Anträge sehr konstruktiv auseinandergesetzt. Ich hoffe auch, dass das alles konstruktiv läuft. Was erwartest du von der EUWICON als Ziel morgen Abend? Was soll dabei rauskommen? Also ich erwarte einen deutlichen Impuls für den programmatischen Bundesparteitag Ende November in Bochum. Wir sollten dann soweit klar haben, in welche Richtung die Partei ihren Kurs bestimmt, wenn es heißt Bundestagswahlkampf und Berlin. Und ich glaube, die Piratenpartei ist in der Lage dazu, ein paar ganz, ganz wesentliche Duftmarken und Akzente jenseits der klassischen Programmatiken der Altparteien zu setzen. Hoffen wir das. Bei diesen Anträgen, die jetzt hier besprochen werden, bist du da selbst an irgendeinem beteiligt? Nein, ich bin nicht an einem einzigen Antrag beteiligt. Leider muss man dazu sagen, wir hatten, ich sag's mal so, in der NRW-Fraktion in den letzten Monaten wirklich genug zu tun. Mhm. Es gibt wohl einige aus unserer Fraktion, die sich an Anträgen beteiligt haben. Jetzt nicht hier bei der EUWICON, sondern eher allgemein, europapolitisch zum Beispiel. Es ist halt nur so, dass wir uns zurzeit in die Ausschussarbeit im Landtag NRW einarbeiten und von daher wenig Zeit haben an der programmatischen. Wir müssen da auf die Partei vertrauen, dass sie uns für die Arbeit in der Fraktion und im Landtag die richtigen Impulse und die richtigen Leitplanken setzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch die Gelegenheit wahrnehmen, wenn sie jetzt so ist, hierher zu kommen. Und wir sind mit mehreren Abgeordneten hier heute und mit den Antragstellern selber konstruktiv zu diskutieren und vielleicht noch den einen oder anderen Impuls zu setzen. Die Anträge, die ja bearbeitet werden und auch dann zum Bundesparteitag gehen, die werden von euch aber schon wahrgenommen. Natürlich werden die von uns wahrgenommen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es ja schon in der im allgemeinen Grundsatzprogramm den Aspekt der Nachhaltigkeit gab und den gilt es jetzt wirtschaftspolitisch ein bisschen zu konkretisieren. Was heißt das, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen? Und dann sprechen wir eben über Wirtschaftsmodelle, die ein wenig außerhalb dessen liegen, was man bislang so kennt. Also die Piraten wollen und sollen, das wäre meine ganz persönliche Wunschvorstellung, dort wirklich Neuland betreten und ein alternatives Konzept vorsetzen. Denn die bisherigen Konzepte, das haben die Krisen der letzten Jahre gezeigt, sind ja allesamt in irgendeiner Form gescheitert. Ja, das stimmt. Europa-Wirtschaftskonferenz, das heißt, man hat ja Europa und Wirtschaft zusammengeworfen. Gibt's da Schnittpunkte? Ja, sicher gibt es Schnittpunkte. Es gibt den europäischen Binnenraum. Viele unserer Partner in der Europäischen Union sind wichtige Export- und Importpartner. Wobei man auch ein wenig kritisieren kann, dass Deutschland als Exportland ja quasi am Tropf derjenigen hängt, die jetzt zumindest in Südeuropa kein Geld mehr haben, um Waren zu kaufen, weil sie sparen müssen. Das wird noch eine Weile dauern, dann wird uns die Krise auch erreichen. Das ist die große Befürchtung. Und wir müssen dort insgesamt für mehr Ausgleich in Europa sorgen. Okay. Glaubst du denn, dass die Piraten sich für den Bundestagswahlkampf, was Europa, Außenpolitik und Wirtschaftspolitik betrifft, dass wir uns da gut aufstellen werden? Ja, wir werden uns da, glaube ich, sehr gut mit einer unique selling position aufstellen, denn Europapolitik ist für die Piraten keine Außenpolitik. Das ist hier mehrfach klar gesagt worden und ich unterstütze das ausdrücklich. Es geht darum, die verschiedenen Länder, die verschiedenen Nationalitäten mit all ihren kulturellen Unterschieden auf eine Art und Weise zusammenzuführen, dass die Vielfalt ein einheitliches Dach bekommt. Das heißt nicht, dass Vielfalt unterdrückt werden soll. Also es ist so ein bisschen wie Vielfalt unter einem gemeinsamen Dach und unter einem gemeinsamen politischen Handeln, dann auch vielleicht außenpolitisch. Denn die Piratenpartei ist im Kern eine transnationale Bewegung. Das sollte man nicht vergessen. Das heißt, Europa ist auch für dich super wichtig, was ich gerade raushöre, und dass wir zu Europa stehen müssen. Da ESM, kurz mal zusammengefasst, wie siehst du das? Also ich sehe den ESM sehr kritisch. Vor kurzem war ja anstatt von 800 Milliarden Euro von 2 Billionen die Rede. Es handelt sich dabei um eine Geldzusammenballung, die in keiner Weise demokratisch legitimiert ist. Das ist zu kritisieren. Europa ist momentan ein Tisch mit nur zwei Beinen, kann also nicht richtig stehen. Es gibt, das eine Bein sind die Regierungen, die Übereinkünfte zu treffen haben. Das andere Bein ist Wirtschaft und Finanzmarkt. Was fehlt, sind die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Also was wir auch dringend brauchen, und da gibt es ein deutliches Signal auch hier von der Euficon, wir brauchen eine europäische Bürgerverfassung. Brauchen wir, sehe ich genauso, das stimmt. Gut. Als drittes Bein, damit der Tisch auch steht. Damit er stehen kann, stimmt, ja. Gut, dann springen wir nochmal zurück zur Euficon an sich, einfach mal drumherum. Das Unperfekthaus, kennst du das schon? Ich kannte das Unperfekthaus schon von diversen anderen Piratenparteiveranstaltungen. Ich habe es im Wahlkampf erst kennengelernt. Vorher war ich nie in Essen. Wir hatten hier gleich nach Aufstellung der Liste eine Pressekonferenz, auch mit den Essener Piraten. Von daher ist mir das schon bekannt und das ist eine tolle Einrichtung. Was sagt man als Pirat zu dieser Einrichtung? Eine piratige Einrichtung. Es ist ein Haus für Konzepte, für Kreativität, um Dinge liegen zu lassen, um Dinge wieder aufzunehmen, um Impulse weiterzugeben. Ich finde es ganz großartig, auch mit der Flatrate Essen und Trinken. Ist eine coole Sache. Ich habe es heute das erste Mal kennengelernt und ich bin auch absolut begeistert. Ich danke dir recht herzlich, wünsche jetzt einen schönen Nachhauseweg und viel Kraft in der Fraktion. Die werden wir brauchen. Und wir hoffen, dass wir es auch hinkriegen, was wir heute Morgen besprochen haben, tatsächlich die Parteiarbeitskreise mit den Arbeitskreisen in der Fraktion zu verschränken, um noch mehr Input in den Landtag einbringen zu können. Gut, wenn du es ansprichst, dann können wir ganz kurz, da gab es ja in der vergangenen Woche das ein oder andere, was man diskutieren musste in dem einen oder anderen Arbeitskreis. Heute gab es ja das Frühstück, das war bestimmt bei euch auch ein Thema. Ganz kurz nur zusammengefasst, du hast es gerade zum Teil schon getan, aber am meisten interessiert natürlich die Nichtraucherschutzgesetz-Sache. Kannst du ja ganz kurz was dazu erzählen? Ja, ich glaube, an der Stelle hat die Fraktion es so ein bisschen verpennt, der Basis klar zu machen, worum es geht. Auf der anderen Seite kann man das nicht immer tun, denn wir haben spontan einen Antrag der SPD auf ihrem Parteitag quasi als unseren eigenen versucht, in den Landtag einzubringen. Und dort haben einige geschimpft, weil dieser Antrag angeblich nicht unseren Zielen entspricht. Er ist aber eine Untermenge unserer Ziele. Und wir haben im Wahlkampf immer gesagt, wir unterstützen alle Initiativen, die können in dem Fall auch von uns ausgehen, die in die Richtung unseres Wahlprogramms gehen. Von daher ist das keine falsche Entscheidung. Ein programmatischer oder politischer Antrag im Landtag ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern liefert die Basis für das, was man später noch dazu beantragen kann. Von daher sehe ich da kein Problem. Was aber eine wichtige Sache ist in der Partei und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundespolitisch. Der Begriff der Transparenz wird von allen anderen Parteien momentan übernommen. Und die Frage ist, wer definiert ihn letztendlich? Was, wann, in welchen Punkten transparent zu sein hat und was dem Datenschutz zu unterliegen hat, was ein privates Gespräch ist, was eine Konzeptentwicklung ist, die man erst später veröffentlicht. Das sind alles Dinge. Die Koalition in Nordrhein-Westfalen hat uns eine Steilvorlage gegeben. Das Wort Transparenz taucht 50 Mal im Koalitionsvertrag auf, also auf jeder dritten Seite. Die haben aber auch nicht gesagt, was sie darunter verstehen. Das ist eigentlich eine Riesenchance für die Piraten. Wir müssen uns darüber konstruktiv auseinandersetzen. Gut, heute Morgen beim Frühstück hat man das bestimmt angesprochen. Ja. Und du hast gerade gesagt, ihr habt schon festgestellt, gut, wir müssen die Vernetzung, Arbeitskreis, Fraktion, Vorstand und so weiter ein bisschen intensivieren. Habt ihr da was vereinbart oder? Natürlich. Es gibt eine Initiative aus unseren Mitarbeitern heraus, die zu einer Arbeitskreisrunde mal in den Landtag einladen wollen. Es gibt natürlich die Mampelkonferenzen, es gibt die Antragswerkstatt, wo von der kleinen Anfrage bis zum Gesetzesentwurf alles von der Parteibasis, ich verstehe das nicht, ich bin eher selber ein Basispirat, der jetzt ein Mandat hat, eingebracht werden kann. Es gilt, diese Kommunikationsprozesse ein bisschen zu optimieren. Die sind in der Vergangenheit suboptimal gelaufen. Das konnte aber auch gar nicht anders laufen, weil die Fraktion sich erstmal selber finden musste. Und erst ab kommenden Montag sind wir komplett. Kommenden Montag treten 6 neue Referenten ihren Job an. Die sind schon ausgeguckt. Da ist alles unterschrieben, was die Arbeitsverträge betrifft. Und der Selbstfindungsprozess in der Fraktion, wie wir was strukturieren und vor allen Dingen, wie wir mit der, ich sag mal, Kommunikationskultur in den Ausschüssen des Landtages umgehen wollen in Zukunft. Das sind alles Dinge, die sehr viel Arbeit nach innen in der Fraktion erfordert haben, sodass vielleicht ein bisschen die Basis außen vor geblieben ist. Die Nickeligkeiten und Meckereien kann ich durchaus verstehen. Nur, ich kann nur sagen, wir werden uns in Zukunft darüber mit der gesamten Partei, mit dem gesamten Landesverband verständigen. Und heute Morgen, der Vorstand des Landesverbandes hat sich im Großen und Ganzen ruhig verhalten. Er hat uns erstmal machen lassen. Aber jetzt ist eben die Zeit, wo wir sagen, es passiert die Öffnung der Fraktion. Die Fraktion ist in den Startlöchern, sie arbeitet. Und sie hat ja auch schon denke ich, das ein oder andere Ding gemacht. Leider hat die Presse noch nicht in dem Umfang berichtet, wie wir uns das gewünscht hätten. Das stimmt. Die Presse reagiert leider nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Nein. Die Presse, das ist meine persönliche Einschätzung, und das habe ich im letzten November schon vorausgesagt, wenn wir in NRW-Landtag einziehen, was ja passiert ist, dann wird im Hinblick auf die Bundestagswahl die Presse anfangen, gewisse Dinge wegzulassen oder uns auch gezielt runterzuschreiben. Das heißt, Dinge, die skandalisierbar sind, tauchen auf, und das ein oder andere gute Konzept, was wir im Landtag konstruktiv verkauft haben, oder die ein oder andere gute Rede, die gehalten worden ist, wird nicht erwähnt. Ja. Das ist eine Strategie. Also die Presse ist im Prinzip die vierte Säule nach Judikative, Legislative und Exekutive. Und die ist nicht zu unterschätzen. Und wir müssen auch dort noch lernen im Umgang mit der Presse. Ja, okay. Eine allerletzte Frage. Du hast gesagt, am Montag seid ihr fertig. Die Firma ist komplett, die Firma Landtag, Fraktion. Wie viele werden es dann sein, Mitarbeiter? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Es werden knapp 70, ich glaube 67 sein, die da arbeiten. 20 Abgeordnete, persönliche Mitarbeiter, entweder in Vollzeit oder in Teilzeit, ein oder zwei pro Abgeordnete und eine ganze Reihe Referenten, die sich im Prinzip an der Ausschussstruktur des Landtags organisieren. Wir haben für die Zukunft noch ein bisschen was vor. Wir denken nach über Streaming- und Transparenzbeauftragte. Es gab mal die Idee des Bürgerreferenten als Pendant zum Pressereferenten. Ganz anfänglich, das ist dann so ein bisschen aufgrund anderer Prioritäten ins Hintertreffen geraten. Die werden wir wieder aufgreifen und versuchen, konstruktiv umzusetzen. Also es kann sein, dass noch der ein oder andere Nachrücker in den Landtag kommt. Prima, alles klar. Jetzt sage ich danke, schönen Feierabend und schönes Wochenende noch. Ich danke auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.